Erster Gott sprach zu mir im 9. Jahr. Es war der 10. Tag im 10. Monat. Zweiter Menschensohn, schreibe diesen Tag auf. Heute greift der König von Babel Jerusalem an. Dritter, sage dem Volk ein Gleichnis. Der Herr Jahwe spricht, stelle einen Topf hin. Gieße Wasser in den Topf. Vierter, lege Fleischstücke in den Topf. Nimm gute Stücke, wie Lende und Schulter. Fülle ihn auch mit guten Knochen. Fünfter, nimm Fleisch von den besten Tieren. Lege Holz darunter und mache Feuer. Lass das Fleisch und die Knochen kochen. Sechster, der Herr Jahwe spricht, wehe, statt voller Schuld. Du bist wie ein Topf mit viel Rost. Der Rost geht nicht weg. Man hat dich Stück für Stück leer gemacht. Siebter, die Stadt hat viel Blut vergossen. Das Blut ist auf nacktem Fels. Man hat es nicht mit Erde bedeckt. Achter, ich habe das Blut auf den Fels gelegt. So kann man es sehen und sich erinnern. Ich will Rache nehmen für die Schuld. Neunter, der Herr Jahwe spricht, wehe, statt voller Schuld. Ich werde ein großes Feuer machen. Zehnter, bringt viel Holz herbei. Zündet das Feuer an und kocht das Fleisch. Lass die Brühe kochen, bis die Knochen brennen. Elfter, stellt den leeren Topf auf die Kohlen. Er soll sehr heiß werden. Der Rost und der Schmutz sollen schmelzen. Zwölfter, alle Mühe war umsonst. Der viele Rost ging nicht weg. Dreizehnter, du bist sehr unrein und schuldig. Ich wollte dich reinmachen. Aber du wurdest nicht rein. Du wirst nicht rein sein, bis mein Zorn endet. Vierzehnter, ich, Jahwe, habe es gesagt. Es wird geschehen, ich mache es wahr. Ich werde keine Gnade zeigen. Ich richte dich nach deinen Taten. Das sagt der Herr Jahwe. Fünfzehnter, das Wort Jahwes kam wieder zu mir. Sechzehnter, Menschensohn, ich nehme dir deine Freude. Deine Frau wird krank und stirbt. Du sollst nicht klagen oder weinen. Es sollen keine Tränen kommen. Siebzehnter, seufze leise, aber klage nicht laut. Winde deinen Turban um den Kopf. Zieh deine Sandalen an die Füße. Bedecke deinen Mund nicht. Iss kein Trauerbrot. Achtzehnter, ich sprach am Morgen zum Volk. Am Abend starb meine Frau. Am nächsten Morgen tat ich, was Gott sagte. Neunzehnter, die Leute fragten mich dann. Warum machst du das so? Erkläre uns, was das bedeutet. Zwanzigster, ich antwortete ihnen, Jahwes Wort kam zu mir. Einundzwanzigster, spricht zum Volk Israel. Der Herr Jahwe spricht, ich entweihe meinen Tempel. Der Tempel ist euer Stolz und eure Freude. Eure Söhne und Töchter werden sterben. Sie werden durch das Schwert fallen. 22. Dann werdet ihr tun wie ich. Ihr werdet euren Mund nicht bedecken. Ihr werdet kein Trauerbrot essen. 23. Ihr behaltet euren Turban auf dem Kopf. Ihr behaltet eure Sandalen an den Füßen. Ihr werdet nicht klagen oder weinen. Ihr werdet wegen eurer Sünden leiden. Ihr werdet einander anstöhnen. 24. Hesekiel ist ein Zeichen für euch. Ihr werdet tun, wie er getan hat. Wenn das geschieht, werdet ihr wissen. Ihr werdet wissen, dass ich Jahwe bin. 25. Menschensohn, an diesem Tag nehme ich ihnen viel. Ich nehme ihre starke Stadt weg. Ich nehme ihre Freude und ihre Kinder. 26. An diesem Tag kommt ein Flüchtling zu dir. Er wird euch alles erzählen. 27. An diesem Tag kannst du wieder sprechen. Du wirst mit dem Flüchtling reden. Du wirst nicht mehr schweigen. Du bist ein Zeichen für sie. Sie werden wissen, dass ich Jahwe bin.